Steig auf den lila Traktor, ich gebe dir den Takt vor. Steig auf den lila Traktor, ich gebe dir den Takt vor. in the mood, right on the big block.